Newmans Bildungsideal liegt quer zur heutigen Vorstellung einer arbeitsmarkttauglichen Lernfabrik. Bildung und Wissen sollten nicht für die Interessen von Kommerz oder Macht verzweckt werden. Newman berief sich auf Aristoteles, eine Universität habe die großen Umrisslinien allen Wissens zu vermitteln, die erste Philosophie, wie die Antike sagte. Eben darum wird diese Bildung frei genannt. Unvoreingenommenheit, Gelassenheit, Weisheit sind die charakteristischen Merkmale. Mit einem Wort, all das, was ich als philosophische Geisteshaltung zu bezeichnen wagte. Den Bischöfen waren Newmans Vorstellungen ein Greuel. Schwebte ihm doch eine Bildungsanstalt vor, wo Katholiken lernen sollten, ein eigenständiges Urteil zu gewinnen und zu mündigen Partnern des Klerus zu werden, auch in kirchlichen Angelegenheiten. Man kann nicht im unruhigen Wasser schwimmen lernen, wenn man sich nie hineinwagt, stellte Newman lakonisch fest. Mit seinem Modell einer Ausbildung zum Dialog mit anderen Lebensanschauungen erregte er ebenso Anstoß wie mit seiner Vorliebe für Laien als Professoren. Von den 32 erstklassigen Hochschullehrern, mit denen 1856 der Lehrbetrieb aufgenommen wurde, waren nur 5 Priester, ein Skandal. Sollte es in Dublin tatsächlich Clubräume für die Studenten mit Billardtischen geben und keine Kontrolle, was sie in ihrer Freizeit trieben? Nachdem er 56 Mal von Birmingham nach Irland gereist war, stellte man ihn kalt. Die Hochschule überlebte zum Glück. 1882 wurde sie der neu gegründeten Royal University von Dublin eingegliedert. Auch das anspruchsvolle Projekt einer englischen kommentierten Bibelübersetzung, womit er beauftragt worden war, zerschlug sich. Newmans fröhliche Unbefangenheit machte den kleinen Geistern Angst. Leidenschaftlich stritt er gegen konfessionelle Enge und misstrauische Denkverbote. »Ich mag den Glauben nicht, der als eine kostbare, zarte Pflanze erscheint, sorgfältig behütet unter einer Glasglocke oder in einem Treibhaus. Unsere theologischen Philosophen sind wie die alten Ammen, die das unglückliche Kind in Wickelzeug und Wickelkissen einschnüren, einen Haufen Decken darauf legen und die Fenster schließen, damit kein Hauch frischer Luft seine Haut streift.« Sein Leitsatz hieß: »Wahrheit wird durch vieler Geister freies Zusammenwirken erarbeitet.« Deshalb äußerte er sich entsetzt über den Syllabus Errorum, das Verzeichnis der Irrtümer, in dem Papst Pius IX. 1864 sämtliche vom römischen Katholizismus abweichende Weltanschauungen in Bausch und Bogen verdammte, vom Protestantismus über die Religionsfreiheit bis zum Sozialismus. Deshalb fand der erzwungene Verzicht des Papstes auf seine weltliche Herrschaft im Kirchenstaat Newmans Beifall. Ja, er sah darin sogar Segensreiches. Daher hielt er die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 zwar für theologisch korrekt, aber für wenig opportun, denn damit werde der Katholizismus sich noch mehr gegenüber der geistigen Welt der Moderne isolieren. Natürlich hörten es die Bischöfe, die es mittlerweile auch in England gab, nicht gern, wenn Newman ihnen vorwarf: »Sie verbieten nur, geben aber keine Führung.« Als die Oberhirten den katholischen Jugendlichen streng untersagten, in Oxford mit seinem liberalen Klima zu studieren, war er außer sich. »Alle Orte sind gefährlich, die Welt ist gefährlich. Man kann junge Menschen nicht im Glaskasten halten.« Unverdrossen mühte er sich, die Strahlkraft des Glaubens im Gespräch mit moderner Wissenschaft und rationalistischer Kritik zu erweisen. Der Glaube muss intellektuell verantwortbar sein. Das war die Grundthese seines Hauptwerkes »Essay in Aid of a Grammar of Assent«, auf Deutsch etwa »Entwurf einer Zustimmungslehre« 1870. Erfahrung und Gewissen spielen darin die entscheidende Rolle. »Es gibt keinen anderen Prüfstein der Wahrheit, außer dem Zeugnis, das der Geist selbst von der Wahrheit gibt.« Newman geht von einem Elative Sense aus, wie er ihn nennt, von einem Folgerungssinn, mit dem sich der Mensch der konkreten Dinge seines Daseins vergewissert und damit der eigenen Person. Ich bin, was ich bin, oder ich bin nichts. Meine einzige Aufgabe ist, zu ermitteln, was ich bin, um es in Gebrauch zu setzen. Die erste elementare Lektion meiner Pflicht ist, mich den Gesetzen meiner Natur zu unterwerfen. Was ist die Eigenheit unserer Natur? Sie besteht darin, dass der Mensch ein in seiner Vollkommenheit fortschreitendes Wesen ist. Der Mensch schreitet stufenweise vor zur Fülle seiner ursprünglichen Bestimmung. Dabei, so Newman, stößt der Mensch unweigerlich auf etwas Letztes, mit dessen Hilfe er das Vorletzte hinterfragen kann, auf sein Gewissen. Für ihn bedeutet Gewissen nicht schrankenlose Subjektivität, nicht das Recht, nach Laune und Gutdünken zu handeln, sondern die gebieterische Stimme der Wahrheit. Nicht die Macht, die Mehrheitsmeinung, der Modetrend oder der Erfolg sind entscheidend, sondern die Wahrheit. Die Königin Vernunft hat nicht das allerletzte Wort. Sie bleibt transparent für etwas, das sie letztlich begründet. Damit sichert Newman die Würde des Subjekts, auch des Irrenden. Enge Geister erkannten den Wert einer solchen Arbeit für die Zukunft des Christentums ebenso wenig wie Newmans eiserne Treue zur römischen Kirche. Stattdessen mäkelten sie daran herum, dass er sich skeptisch über absolute päpstliche Gehorsamsforderungen geäußert hatte. Newman wörtlich: Spräche der Papst gegen das Gewissen im wahren Sinne des Wortes, dann würde er Selbstmord begehen. Er würde sich den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn ich genötigt wäre, bei den Trinksprüchen nach dem Essen ein Hoch auf die Religion auszubringen, was freilich nicht ganz das Richtige zu sein scheint, dann würde ich trinken, freilich auf den Papst, jedoch zuerst auf das Gewissen und dann erst auf den Papst. War Newmans Gewissenslehre wirklich so provozierend neu? Sie war nicht neu, weil dadurch Newman nicht einfach seine Meinung vertreten hat, sondern aus der langen Tradition der Theologie, vor allem Thomas von Aquin und die Väter, das herausgearbeitet hat. Aber im 19. Jahrhundert war das wie ein Schock. Manche nannten ihn ja den gefährlichsten Mann Englands und manche haben gesehen, dass er damit ein neues Prinzip in die Kirche einbringt, nämlich die Freiheit der Glaubenssubjekte und die Freiheit des Gewissens. Und gleichzeitig, so von politischer Seite, sagen auch politische Analytiker, hat er das Souveränitätsproblem ganz neu gestaltet, gut Englisch, weil er sagt, sowohl in weltlicher als auch in geistlicher Hinsicht kann weder die Königin noch der Papst absoluten Gehorsam verlangen. Beide sind gebunden an das Gewissen des Einzelnen. Und das ist bis heute meiner Ansicht nach ein überzeugender Gedanke für die Frage des Verhältnisses des Einzelnen zur Autorität, sowohl in Staat als auch in Kirche. Ich halte diesen Gedanken für so zentral, dass man ihn immer wieder neu in Erinnerung rufen muss. Mit 78 Jahren, 1879, plötzlich die Rehabilitierung. Papst Leo XIII., ein verwandter Charakter, nobel, aufgeklärt, gesprächsfreudig, ernannte ihn gegen manche Widerstände zum Kardinal. Dem britischen Lord Selborne vertraute der Papst später an: Er ist mein Kardinal. Das war nicht leicht. Sie sagten, er sei zu liberal. Aber ich bin stolz, dass ich einen solchen Mann ehren konnte. 11 Jahre später starb John Henry Newman in Birmingham. Ex umbris et imaginibus ad veritatem hatte Newman sich als Grabspruch ausgesucht. Aus Schatten und Bildern zur Wahrheit. Bestattet wurde er, auf seinen ausdrücklichen Wunsch, im Grab seines Freundes Pater Ambrose St. John. Er ist mein Leben gewesen in Gottes Angesicht 22 Jahre lang. Einen Akt der Grabräuberei, ein Sakrileg und eine Schändung, nennt es Peter Tatchell von der homosexuellen Vereinigung Outrage, dass man Newman jetzt zu seiner Seligsprechung exhumiert und in eine nahegelegene Kirche umgebettet hat. Der Osservatore Romano versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Newman spreche auch von seiner Sehnsucht nach der Liebe einer Frau. Und auch der katholische Schriftsteller Clive Staples Lewis, die Chroniken von Narnia, habe sich neben seinem Bruder Warney beerdigen lassen, ohne dass die beiden ein inzestuöses Verhältnis verbunden habe. Der Innsbrucker Dogmatiker und Vorsitzende der Internationalen Deutschen Newman-Gesellschaft, Roman Siebenrock. Es gibt in England eine Diskussion darüber, ob John Henry Newman homosexuell gewesen sei. Diese Tradition beruht darauf, dass er auf seinen Wunsch hin im Grab seines Freundes Ambrose St. Jones begraben worden ist, in der englischen Tradition der Freundschaft. Was wir offensichtlich neu lernen müssen, ist eine Form christlicher Freundschaft, die nicht unter dem Verdacht irgendwelcher sexueller Abnormitäten oder Seltsamkeiten ist. Und es wäre gut, wenn unsere Kirche dafür wieder eine Sprache finden könnte, Freundschaft anzuerkennen in der ganzen Breite dessen, was in deiner christlichen Lebensbiografie sein kann.